Ja, ich bin ein Wüstling, das gebe ich zu. Ich habe mir alles vorgestellt, was man sich in dieser Hinsicht vorstellen kann, aber ich habe bestimmt nicht alles getan, was ich mir vorgestellt habe und werde es sicherlich nie tun. Ich bin ein Wüstling, aber ich bin kein Verbrecher und kein Mörder. Schon der bloße Name dieses infamen Schriftstellers strömt einen Leichengeruch aus, der die Tugend tötet und Grauen einflößt. Das verderbteste Herz, der moralisch am tiefsten gesunkene Geist und die abwegigste obszöne Fantasie können nichts ersinnen, was die Vernunft, die Scham und die Menschlichkeit stärker verletzt. Alle moralischen und religiösen Grundsätze verflüchtigen sich angesichts der Leidenschaften im Nu. Erwecke also die ihrigen zum Leben, wenn du ihr eine fruchtbare Erziehung angedeihen lassen willst. Dass er in seinen Romanen den Frauen Hauptrollen gegeben hat, beruht auf einer dem Roman innewohnenden Dialektik. Bei ihnen bildet die Verworfenheit einen ergreifenden Gegensatz zu der ihrem Geschlecht traditionell eigenen Sanftmut. Sie geben in seiner Fantasie deshalb die großartigsten Henker ab, weil sie in Wirklichkeit die geborenen Opfer sind. Passiv, servil, zu Tränen neigend, verführt und betrogen. Simone de Beauvoir. Wer sich peitschen lässt, verdient, gepeitscht zu werden. Leopold von Sacher-Masoch, Venus im Pelz. Um mich zu verstehen, muss man ein großer Philosoph sein. Ich bin ein Monster. Ein von der Natur ausgekotztes Monster. Dazu bestimmt, an dem von ihr geforderten Werk der Zerstörung mitzuwirken. Vom Monster lernen. Die Wunschmaschine des Marquis de Sade. Ein Essay von Ulrich Bassange. Das hingeschissene Monument des Sartschen Werkes, dieser ungeheure Koprolith, dieser zu Papier erstarrte Kackhaufen, hat stets die künstlerische Imagination beflügelt. Angefangen bei den anonymen Illustratoren seiner Romane im 18. und 19. Jahrhundert bis hin zu den Lolita-Vignetten eines Balthus und den unheiligen Puppenfantasien eines Hans Bellmer. Buñuels gotteslästerliches L'Âge d'Or und Pasolinis Faschismusparabel, die 120 Tage von Sodom, sind von den gräflichen Visionen inspiriert. Aber auch Islands hingeschmutzte Fanfiction wie Shades of Grey beruft sich auf de Sade. Transgression als Lifestyle, das muss ein Irrtum sein. Der Marquis spaltet die Geister. Ein Professor des Verbrechens und Höllendoktor des Materialismus. Für die Aufklärungskritiker Horkheimer und Adorno. Der göttliche Marquis. Für Guillaume Apollinaire und die Surrealisten. Andrea Dworkin hält ihn für den schändlichsten Misogynisten der Menschheit. Angela Carter für einen Protofeministen, der der Frau das Tier in ihr zugestand. Das 20. Jahrhundert sah die Rehabilitierung des Verfemten. Größen wie André Breton, Georges Bataille, Albert Camus, Simone de Beauvoir und Susan Sontag retteten seine Ehre einfach, indem sie ihn wieder lasen und das auch öffentlich machten. Sei er der meistgehasste Autor der Welt. Bevorzugt gehasst immer schon von denen, die ihn nicht gelesen haben. De Sade bleibt auch dem, der sich auf ihn einlässt, ein Rätsel. Sein Opus, das hinter Gittern entstand, beschäftigt sich mit der Freiheit, dargestellt in ihrem scheinbaren Gegensatz der Disziplin. Seine Freiheit ist die Freiheit, alles zu denken, was auch heißt, alles zu schreiben. Der eigentliche Gegenstand des Sadismus ist nicht der andere, nicht sein Körper, nicht seine Selbstherrlichkeit, sondern all das, was hat gesagt werden können. Und so herrscht, laut Michel Foucault, Sade genau an der Grenze, wo das klassische Denken und sein Diskurs der Vernunft endet. Seine Sprache des Unaussprechlichen sei nicht mehr die Repräsentation der Wörter. Von ihm an werden Gewalt, Leben und Tod, Verlangen, Sexualität unterhalb der Repräsentation eine immense schattige Schicht ausbreiten, die wir jetzt so, wie wir können, wieder in unseren Diskurs, in unsere Freiheit, in unser Denken aufzunehmen versuchen. Aber unser Denken ist so kurz, unsere Freiheit so unterworfen, unser Diskurs so wiederkäuend, dass wir uns darüber klar sein müssen, dass im Grunde dieser Schatten unterwärts das Meer ist, aus dem wir trinken müssen. D. Der Wahn des Schreibens, die Psychose des Zählens rücken Sartre in die Nähe des Jesuiten Ignatius von Loyola und des Sozialutopisten Charles Fourier, wenn man Roland Barthes folgen möchte. Die gleiche Klassifizierungssucht, die gleiche Besessenheit des Zerlegens, die gleiche Zählmanie. Bei allen dreien ist die Lust, das Glück, die Kommunikation von einer unerbittlichen Ordnung abhängig. Eine Ordnung, die bei Sartre in ihrem rasenden Leerlauf auch als Parodie der Aufklärung gedeutet werden kann. Die Gesellschaft behilft sich des Wortes Verbrechen, um den überkommenen Gepflogenheiten Genüge zu tun. Legt jedoch Wert auf die Feststellung, dass sie von sich aus keine wie auch immer geartete Tat dieser Weise bezeichnen würde. Zutiefst davon durchdrungen, dass die Menschen nicht frei, sondern in die Ketten der Naturgesetze geschlagen, allesamt Sklaven dieser obersten Gesetze sind, rechtfertigt sie alles. Ja, sie betrachtet jene als ihre eifrigsten Jünger, die sich ohne jedwede Gewissensbisse einer möglichst großen Fülle von gewalttätigen Handlungen hingeben, welche nur die Flachköpfe in ihrem Unvermögen Verbrechen heißen. Während sie nicht daran zweifelt, dass man der Natur einen Dienst erweist, wenn man diesen Handlungen frönt, die sie uns vorgezeichnet hat. Und dass man erst dann von einem Verbrechen sprechen dürfte, wenn sich jemand weigert, sich sämtlichen Einflüsterungen der Natur zu öffnen. Sie mögen noch so ausgefallen sein. Die Natur ist böse, der Mensch ist schlecht. Und das soll er auch sein. Denn das einzige Naturrecht, das Sartre anerkennt, ist das Recht des Stärkeren. So steht es zumindest in seinen Büchern. Im Leben stellte sich das durchaus anders dar. Eine bemerkenswerte Parallele zu Nietzsche. Wer Leben und Werk verwechselt, sieht in der seriellen Pornografie des graphomanen Adligen eine Art Tagebuch. Dann stellt sich unweigerlich die Frage, stellten Sartres Bücher sein Leben nach? Für Barthes ist die Sache klar. Man braucht nur, nachdem man sein Werk gelesen hat, seine Biografie zu lesen, um überzeugt zu sein, dass er ein wenig von seinem Werk in sein Leben übertragen hat. Und nicht umgekehrt, wie es uns die sogenannte Literaturwissenschaft weismachen wollte. Werk und Leben Sartres durchqueren gleichermaßen die Region des Schreibens. Und man könnte hinzufügen, der Theaterkonnoisseur Sartre inszenierte die Skandale seines Lebens wie Bühnenstücke auf der Grundlage seiner Romane. Donatien Alphonse François Marquis de Sade kommt am 2. Juni 1740 in Paris zur Welt. Er stammt aus einem alten Adelsgeschlecht der Provence, das sich stolz bis ins 14. Jahrhundert auf Laura de Sade, die Angebetete des Dichters Petrarca, zurückdatiert. Als der kleine Donatien geboren wird, hat sein Vater bereits einiges vom Familienbesitz durchgebracht. Und das durchaus standesgemäß als Libertin, zu Deutsch Wüstling. Ein Libertin hatte sich durch kostspielige sexuelle Eroberungen auszuzeichnen. In der Hochzeitsnacht hielt die damalige Geliebte des Vaters die Hand der Mutter, was Graf Jean-Baptiste Joseph-François de Sade zu Höchstleistungen angespornt haben soll. Die Libertinage. Seit ihrer Erfindung im 17. Jahrhundert eine zwiespältige Sache. Der Begriff Libertin geht auf das lateinische Wort Libertinus zurück. So benannten die Römer die soziale Kaste der Freigelassenen. Ein Freigelassener gehört nicht mehr zu den Sklaven, aber noch nicht zu den freien Bürgern. Ein ähnlicher Zwiespalt kennzeichnet den Libertin. Er kann ein Freigeist sein oder ein Wüstling. Donatiens Mutter, auch das im Einklang mit den Gepflogenheiten des Ancien Regime, bringt dem Sohn keine ausgeprägten Gefühle entgegen. Mit 4 Jahren kommt das Kind zur Großmutter. Mit 5 zu seinem Onkel, dem Abbé Jacques-François-Paul Aldance de Sade. Dieser Geistliche, ein angesehener Schürzenjäger? Ein angesehener Petrarca-Forscher unterrichtet seinen Neffen selbst. Und es gilt als erwiesen, dass in Onkels Provence-Schloss die erste Begegnung mit klerikalem Sexualverhalten erfolgte. Hier wird die Liebe zu Literatur und Libertinage geweckt. Die Fackel der Philosophie entflammt am Ficksaft. Ab 1750 besucht der 10-jährige Knabe das renommierte und kostspielige Jesuitenkolleg Louis Le Grand in Paris. In der Stadtresidenz von Verwandten, den Condé, logiert er. Die gehören zum französischen Hochadel und sind von königlichem Geblüt. Auf galanten Gartenfesten erhält der hübsche Jüngling erste verwirrende Avancen von schönen Schäferinnen. Gesichtsmassagen mit Mandelöl sind ein willkommener Ausgleich zur jesuitischen Prügeldisziplin. Man hat die erlauchtesten Hintern Frankreichs unter der jesuitischen Zuchtrute defilieren sehen. Wie Sadograph Maurice Levé schreibt. Mit blutjungen 15 musste Sade auf die Militärakademie der leichten Kavallerie, die er als Unterleutnant verlässt. Zum Kornett und später zum Hauptmann befördert, nimmt er am Siebenjährigen Krieg teil. Nachdem er sich gegen Preußen und Hannover ausgezeichnet hat, macht er durch Glücksspiel und Ausschweifungen seinen Ruf zu Schanden. Sex und Technik 1. Wunschmaschine. Die Planung, die Zählsucht, das Zerteilen, der eigene Körper, eine Maschine, die Wünsche erzeugt, das Blut, das edle Geblüt. Zurück aus dem Krieg heiratet Donatien Alphonse François die Frau, die sein Vater für ihn ausgesucht hat, obwohl er eigentlich in deren kleine Schwester verliebt ist. Alter Adel gegen neues Vermögen. Ein wohldurchdachter Plan. Ausgeheckt von Vater de Sade mit Schwiegermutter Marie-Madeleine de Montreux. Mit mütterlicher Resolutheit und haushalterischer Strenge soll René Pélagie den ungeratenen und verschwenderischen Donatien an sich binden. Zunächst bestrickt der Marquis mit Charme und gutem Aussehen die Gattin, deren Mutter und seine 12-jährige Schwägerin Anne Prosper. Über die Hochzeitsnacht ist nichts bekannt. Teufel, welch ein Kitzler! Entfernen Sie die Hülle rasch! Da Sie mehr Mann als Frau sind, steht mir die Illusion frei. Sie brauchen nichts zu verbergen. Der Wüstling rieb und leckte diesen Auswuchs, der großartig genug war, um die Besitzerin in den Zustand zu versetzen, mit Erfolg die Rolle eines Mannes zu spielen. Sades große Frauengestalten, Juliette, Clerville, die Prinzessin Borghese, Katharina die Große, Charlotte von Neapel, übertreffen ihre männlichen Vorbilder noch an Grausamkeit. Denn sobald sie einmal die Macht gekostet, sobald sie ihre Sexualität als Aggressionsinstrument einzusetzen gelernt haben, benutzen sie sie, um Rache zu nehmen für die Demütigungen, die sie als passive Objekte der sexuellen Energie anderer zu erleiden hatten. Eine freie Frau in einer unfreien Gesellschaft wird zu einem Monstrum. Die britische Schriftstellerin Angela Carter über Sades Frauenbild. Vorhang auf für die berühmten Affären, die dem Leben de Sades eine fatale Wendung geben. 1763, Affäre Nummer 1, Jeanne Testard. Die Dame ist Fächermacherin und Teilzeitprostituierte. Alleine mit der Anzeigerstatterin habe er sie zunächst gefragt, ob sie fromm sei und an Gott, Jesus Christus und die Jungfrau Maria glaube, worauf sie zur Antwort gab, dass sie daran glaube und der christlichen Religion, in der sie erzogen worden sei, nach bestem Vermögen folge. Darauf entgegnete der Unbekannte mit grässlichen Flüchen und Blasphemien. De Sade geleitet sie in ein anderes Zimmer. Beim Eintreten sei sie über den Anblick von 4 Rutenbündeln und 5 unterschiedlich geformten Peitschen erstaunt gewesen, darunter 3 aus Stricken, eine aus Messingdraht und eine aus Eisendraht. De Sades Wunsch nach Geißelung mit der Eisendrahtpeitsche widersetzt sich Jeanne Testard erfolgreich. Nachdem die Erschienene Erstaunen und Entsetzen bekundet habe, habe er sie unter Drohungen gezwungen, einen Kruzifix mit Füßen zu treten und gottlose Worte auszusprechen. Allerdings weigert sich die Fächermacherin, zum Zwecke der Besudelung des Gottesbildes einen Einlauf vornehmen zu lassen. Während der Nacht, welche die Erschienene ohne Schlaf und Nahrung mit ihm verbracht habe, habe er ihr mehrere kleine Gedichte vorgelesen, die voller Gottlosigkeiten waren und gänzlich der Religion widersprachen. Er habe diese von einem Freunde erhalten, ein ebensolcher Libertin wie er, der in der gleichen Weise denke. Diese durchsichtige Lüge sehen wir einem noch unerfahrenen Wüstling einmal nach. Hier beginnt es, das Theater der Grausamkeit, für das wir de Sade kennen. Eine Inszenierung, viel Papier und ein echtes Polizeiprotokoll. Das Coming-out als Gotteslästerer bringt dem Marquis 15 Tage im Gefängnis ein. Nicht die Unzucht oder die Flagellation machen de Sade zum Kriminellen, es ist die Blasphemie. Systematische Gottesbeleidigung ist im katholischen Absolutismus undenkbar. Dussarts genervter Vater muss nach Fontainebleau pilgern, um am Hof von Ludwig XV. Milde zu erwirken. Es steht außer Zweifel, dass die Religionen die Wiege des Despotismus sind. O ihr, die ihr die Sichel in der Hand habt, versetzt dem Baum des Aberglaubens den letzten Schlag. Gebt euch nicht damit zufrieden, die Zweige abzuhauen. Reißt dieses verheerende Gewächs mit seinen Wurzeln aus. Franzosen, ich wiederhole. Europa erwartet von euch, dass ihr es von Zepter und Weihrauch befreit. Die Affäre Testard stellt Weichen, von denen ein 23-Jähriger noch nichts ahnt. Der Chef der Sittenpolizei, ein Inspektor namens Louis Marais, der den Marquis nach kurzer Recherche in den Pariser Bordellen am 29. Oktober 1763 verhaftet, gesellt sich als Charybdis zur schwiegermütterlichen Scylla. 25 Jahre lang wird Marais sich an Dussarts Fersen heften und in penetranter Weise jede Bewegung, vor allem jede Ausschweifung Dussarts, verfolgen und protokollieren. Wir verdanken dem Mann historische Dokumente und die einzige Personenbeschreibung des jungen Marquis Dussart. Von durchschnittlicher Größe, blaue Augen und dunkelblondes Haar, sein Gesicht oval und hübsch und seine Figur schlank. Affäre Nummer 2, Ostern 1768. Die arbeitslose Straßburger Baumwollspinnerin Rose Keller, 36, wird von Dussart, vorgeblich als Putzhilfe, in sein Landhaus in Arcueil gelockt. Unter Todesdrohungen zwingt er sie, sich auszuziehen, fesselt sie auf ein Sofa und macht sich ebenfalls frei. Er legt eine Weste an und bindet sich ein Taschentuch um den Kopf. In diesem Porno-Piraten-Look schlägt er unversehens mit einer Rute auf die Wehrlose ein und verspricht ihr, sie zu töten und im Garten zu vergraben, wenn sie nicht zu schreien aufhöre. Sodann peitscht er sein Opfer mit einer Geißel, nicht ohne zwischendurch ihre Wunden mit einer Salbe zu versorgen. Rose Keller fleht ihn an, sie nicht ohne österliche Kommunion sterben zu lassen, worauf Dussart anbietet, ihr selbst die Beichte abzunehmen. Seine Schläge werden schneller und plötzlich stößt er sehr hohe, sehr schreckliche Schreie aus. Er löst ihre Fesseln, bringt ihr Wasser, ein Handtuch und eine alkoholische Flüssigkeit, damit sie sich reinigen kann. Dass Saad die Frauen verachtet hat, ihnen gegenüber Ekel empfand, spricht aus allen seinen Schriften. Hat er in ihnen vielleicht seine Mutter verachtet? Man kann sich auch fragen, ob Saad das weibliche Geschlecht vielleicht deshalb hasste, weil er in der Frau nicht seine Ergänzung, sondern sein Double sah und nichts von ihnen erhalten konnte. Saad fühlt sich als Frau und wendet sich gegen die Frauen, weil sie nicht das von ihm ersehnte Maskuline sind. Das lässt aber auch Schlüsse über die Autorin dieser Zeilen zu. Simone de Beauvoir, 1955. Der Fall Rose Keller ist ein Skandalon, das sogar das Parlament erregt. Es entsteht der Eindruck, die Sache sei von hoher Seite eingefädelt worden, um Dessarts neureiche Schwiegereltern zu diskreditieren. Madame Montreuil wird umgehend aktiv. Zunächst fließt ein hohes Schmerzensgeld an Rose Keller, dass dieser den Rest ihres Lebens versüßen wird. Eine leichte Übung. Sämtliche Register ihrer Macht hingegen muss die Präsidentin ziehen, um Ludwig XV. Zur Begnadigung zu bewegen, noch bevor der Strafprozess abgeschlossen ist. Der König verlangt, dass sich Dussart auf seinen Landsitz in Lacoste zurückzieht und unauffällig bleibt. Im Kampf gegen die Langeweile der Provinz spielt der Marquis mit der Familie Theater. Und er verführt die 18-jährige Schwester seiner Frau, die Klosterschülerin Anne Prosper. Vorerst bleibt dies geheim. Im Juni 1772 ist es wieder soweit. Affäre Nummer 3. Der mittlerweile 21-jährige Marquis trifft mit seinem Diener Latour in Marseille ein. Dort wirbt der Adlatus vier junge Prostituierte an. Ihre Namen seien der Vergangenheit entrissen. Marianne Laverne, Mariette Borély, Marianette Logier und Marguerite Cost. Alle sind über 18. Der orgiastische Vormittag bietet folgende Inszenierung. Dussart spricht Latour mit Herr Marquis an und gibt sich als dessen Diener aus. Gemeinsam mit Latour praktiziert er vaginalen und analen Verkehr mit einem Mädchen nach dem anderen. Er schlägt sie mit dem Reisigbesen, lässt sich von Latour sodomisieren, von den Mädchen auspeitschen und ritzt jeden erhaltenen Schlag mit einem Messer in den Kamin ein. Die Polizei findet später mysteriöse Zahlen auf dem verschrammten Sims. 215, 179, 225, 240. Um die Mädchen zur Abgabe von ihm geschätzter Darmwinde zu verleiten, bietet de Sade aus einer goldverzierten Kristalldose Anisbonbons an. Marianne Laverne wird es so elend, dass sie für die Orgie ausfällt. Jean-Jacques Pauvert, der penible Biograf und Herausgeber de Sades, schreibt 1986: Ohne dass er auch nur das Geringste ahnt, hat in dem Augenblick, da der Marquis de Sade Marguerite Kost verlässt und die Treppe hinabsteigt, hinter seinem Rücken bereits der gerichtliche und polizeiliche Prozess begonnen, an dessen Ende er am 3. September in Abwesenheit zum Tode verurteilt und am 12. auf der Place de Prêcheurs in Aix-en-Provence in Effigie hingerichtet werden wird. Will heißen, als Statthalter wird eine Strohpuppe öffentlich verbrannt werden, zusammen mit einer des Dieners Latour. Die Bonbon-Affäre zog weite Kreise. Schon 4 Jahre später fand sich die Geschichte als stille Post, reichlich ausgeschmückt, in einem französischen Klatschjournal wieder. So viel Zeit muss sein. Er gab einen Ball, zu dem er viele Leute eingeladen hatte, und beim Dessert verteilte er sehr schöne Schokoladepastillen. Alle, die davon gegessen hatten, wurden von einer schamlosen Brunst ergriffen und begingen die tollsten Liebesexzesse. Das Fest artete zu einer wilden altrömischen Orgie aus. Die keuschesten Frauen konnten der Mutterwut nicht widerstehen, welche sie verzehrte. Der Marquis de Sade missbrauchte seine Schwägerin, mit der er dann entfloh, um der ihm drohenden Todesstrafe zu entgehen. Mehrere Personen starben an den Folgen des Exzesses, andere sind noch sehr krank. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Nicht alles erlogen, aber doch das meiste erstunken. Die Anklage lautet dennoch auf versuchten Giftmord und Sodomie. Relativ sicher kann man davon ausgehen, dass sich der Marquis um die Folgen keine Gedanken machte. Eine Sorglosigkeit, die sich durch sein Leben zieht. Zuerst sollten alle 16 Mädchen an eine Prügelmaschine gebunden werden. Man konnte sie mittels einer Vorrichtung verschieden biegen und strecken, sodass, wenn sie auf dem Bauch lagen, die Haut ihrer Hüften und ihres Arsches so gespannt war, dass nach den ersten 10 Streichen das Blut in Strömen floss. Ich spreche nur zu den Leuten, die fähig sind, mich zu verstehen. Diese werden mich ohne Gefahr lesen. Sex und Technik. 2. Auspeitschmaschine, Sodomisiermaschine, Scheißmaschine, Schwänger- und Gebärmaschine, italienische Schraubenmaschine, Eselsfickmaschine, Frauenmaschine, Junggesellenmaschine, Gottmaschine, Autormaschine, Textmaschine, Lesemaschine. Schreiben als Machination. Donatien macht einstweilen mit seiner bezaubernden Schwägerin Anne Prosper Sexurlaub in Venedig. An diesem Punkt platzt Marie-Madeleine Montreuil, der Mutter, der Kragen. Man sollte Verständnis haben. Die Ehre der zweiten Tochter geschändet, ihr Wert auf dem Heiratsmarkt gesunken. Als de Sade Anne Prosper in Venedig betrügt, hat er nun auch seine Geliebte zur Feindin. Sie reist ab und geht ins Kloster. Das Netz der Präsidentin zieht sich zu. Zauberhaftes Geschlecht, ihr werdet frei sein. Ihr werdet wie die Männer all jene Freuden genießen, die euch die Natur zur Pflicht macht. Ihr sollt euch bei keiner zurückhalten. Darf denn der göttlichste Teil der Menschheit vom anderen in Ketten gelegt werden? Nein. Sprengt die Eisen, so will es die Natur. Ihr seid frei wie wir und ein Leben der Venuskämpfe steht euch offen wie uns. Im Dezember 1772 stellen die Truppen des Herzogs von Savoyen den Marquis de Sade. Er wird auf eine Bergfestung im Val d'Isère verklappt. Seine Post wird kontrolliert, auf Befehl der Schwiegermutter. Im fernen Paris würde ihm das Schafott winken, was auch ihr Ansehen beschädigen würde. An diesem Punkt die überraschende Wende. Renée Pélagie, die seelisch misshandelte Ehefrau, rebelliert gegen ihre Mutter und springt ihrem Gatten bei. Während Desart aus der Festung flieht und untertaucht, betreibt seine Frau die Anfechtung des Todesurteils unter neuen und günstigen Vorzeichen. Denn am 10. Mai 1774 ist Ludwig der 15. gestorben. Der Marquis wittert Morgenluft und zieht sich mit Frau und Kindern in die Provence zurück, während der Urteilsspruch weiter über seinem Haupt hängt. Die Küken-Affäre, die Desart für Jahrhunderte diskreditiert, macht Pélagie zu seiner Komplizin und schweißt das Ehepaar zusammen. Wir sind aus 1000 Gründen entschlossen, in diesem Winter ganz wenige Menschen zu sehen. Diesmal sind 5 minderjährige Mädchen und ein sogenannter Sekretär gecastet, alle um die 15 Jahre alt. Was eigentlich im verschneiten Lacoste geschieht, bleibt dubios. Es scheint, dass sowohl der Marquis als auch die Marquise die Dienste der jungen Angestellten in Anspruch nahmen. Später werden die Mädchen aussagen, das Hauptopfer einer Wut, die sich nur als Wahnsinn bezeichnen lässt, sei die Marquise gewesen. Aber auch 2 der Küken haben Peitschenverletzungen, die noch im Februar zu sehen sind. Die realen Folgen eines wiederholten Orgien- und Mysterientheaters, bei dem heimlich ausgegrabene Gebeine die Wände zierten. Unvorsichtig geworden, wird Donatien bei einem Paris-Aufenthalt von seinem alten Feind, dem Inspektor Marais, festgenommen und ins Schloss Vincennes gebracht. Hier lernt der Marquis die Hölle kennen. Schlichte Vergünstigungen wie Tinte, Feder und Papier oder Hofspaziergänge lassen Monate auf sich warten. Seine Brandreden an die Mitgefangenen enden mit Stubenarrest. Mit dem Gefängnisdirektor liegt der Marquis in einer steten Fehde. Vor allem dessen Spruch, das ist noch nie so gemacht worden, das habe ich meiner Lebtag nicht gesehen, treibt den leicht erregbaren Saad zu literarischen Hasstiraden, die eines Karl Valentin würdig sind. Du blödes Tier, wenn dich unerwartete Dinge so erschrecken, dann unterlass sie gefälligst selbst. Was nie so gemacht worden ist und was ich zum Beispiel meiner Lebtag nicht gesehen habe, ist, dass man mit 68 Jahren ein knallgrünes Gewand trägt und sich 6 Lagen Locken drehen lässt. Was nie so gemacht worden ist und was ich zum Beispiel meiner Lebtag nicht gesehen habe, ist, dass man einen dreckigen, ekelhaften Gefängnisbüttel zu seinem Bettgenossen macht. Solchermaßen ist eben die Unterhaltung, die das Gefängnisleben bietet. Die größte Qual ist für Desart die immerwährende Unbestimmtheit seiner Aufenthaltsdauer. Er entwickelt eine Manie, aus seiner Umgebung Zahlen und Zeichen zu lesen, die ihm Aufschluss über seine Zukunft geben sollen. Am 28. März ließ ich Monsieur de Rougemont 6 Kerzen von mir. Am 6. April noch einmal 6, von denen ich aber nur 4 gab. Am 6. Januar, auf den Tag genau 9 Monate nach dem Ausleihen der Kerzen, brachte man mir 25 wieder, anstatt der 10, die ich ausgeborgt hatte. Das scheint zu bedeuten, dass ich noch 9 Monate Gefängnis vor mir habe. Im Ganzen also 25. Je mehr ich danach trachte, den Geheimnissen der Natur auf die Spur zu kommen, umso deutlicher gewahrte ich, dass sie einzig und allein darauf bedacht ist, den Menschen zu schaden. Verfolgen sie all ihr Tun und Treiben. Sie werden stets nur finden, dass sie gefräßig, zerstörerisch und bösartig ist. Immerfort wechselmütig, missfällig und verheerend. Werfen sie einen kurzen Blick auf das grenzenlose Leid, mit dem uns ihre Höllenhand hienieden überhäuft. Was hatte es für einen Zweck, uns zu erschaffen, um uns dann doch nur ins Elend zu stürzen? Warum verlässt unser trauriges Menschengeschlecht, wie auch alle anderen Lebewesen, die die Natur fabriziert, ihre Werkstatt mit so vielen Mängeln? Man möchte meinen, sie habe Kraft ihres todbringenden Handwerks nichts als Opfer formen wollen. Das Böse sei ihr wahres Element und sie sei nur deshalb mit schöpferischer Kraft begnadet, um die Erde in Blut, Tränen und Trauer zu tauchen. Der Schöpfung als defekte Gottmaschine, wie sie der Chemiker Almani am Rande des Ätna stehend in der Neuen Justine entwirft, stellt der Marquis seine Wunschmaschine gegenüber, omnipotent in ihrem Begehren und ihrem Hass. Sein Erzschurke, der erste Mad Scientist der Literaturgeschichte, will der Bosheit der Natur nacheifern. Eine unüberhörbar grimmige Replik auf die sentimental verkitschte Naturgläubigkeit Rousseaus, des Lieblingsfeindes des Desarts. Der Genfer Kleinbürgersohn hatte die Natur zur Lehrmeisterin der Pädagogik, der Politik und der Theologie erklärt. In seinem Glaubensbekenntnis eines savoyischen Vikars ist die christliche Erbsünde getilgt und die Natur uneingeschränkt gut. Erläutert der Historiker Volker Reinhardt in seiner Biografie Desart oder die Vermessung des Bösen. Und jetzt duck dich, Jean-Jacques. Einer ihrer modernen Philosophen bezeichnete sich als Liebhaber der Natur. Ich aber, mein Freund, ich erkläre mich zu ihrem Schinder. Ihre unmenschliche Hand kann nur Böses wirken und eine solche Mutter sollte ich lieben? Es ist ihr Wunsch, dass ich sie nachahme, doch will ich sie dabei verfluchen. Ich lebe nur durch das Böse und für das Böse. Ich atme nur, um Böses zu tun. Mein Wesen vermag sich nur am Bösen zu ergötzen. Zum Antagonismus des Sartre-Rousseau merken die kongenialen Sartre-Übersetzer Stefan Zweifel und Michael Pfister Folgendes an. Mit seiner pessimistischen Bewertung der Sexualität preist Rousseau einen fremd- und selbstunterdrückenden Tugendbegriff, den Sartre in der Figur Justines geißelt. Anstelle der repressiven Fortpflanzungssexualität empfiehlt er das unruhestiftende Prinzip Lust. Nach 3 Jahren erhält Madame de Sade zum ersten Mal die Erlaubnis, ihren Mann im Gefängnis zu besuchen. Und der hat nichts Besseres zu tun, als der treu Ergebenen eine Szene zu machen. Absurde Eifersuchtsausbrüche ziehen sich durch die Korrespondenz der nächsten Monate. 1782 werden dem Marquis wegen schlechter Führung die Hofgänge gestrichen und er beginnt, Bücher zu schreiben. Die atheistische Bekennerschrift »Dialog eines Priesters und eines Sterbenden« zählt zu den kurzen Stücken. Außerdem skizziert Sartre das unfassbar grausame Werk »Die 120 Tage von Sodom« aus Furcht vor Entdeckung auf einer langen Papierrolle in winzigen Buchstaben. Es bleibt unvollendet. Wir werden erfahren, warum. Sie wollten meine Leidenschaften kennenlernen? Nun, so treten Sie näher, um eine davon mit anzusehen. Kommen Sie, fuhr Almani fort und wichste weiterhin, um zu sehen, wie die Ströme meines Ficksaftes auf jene von Pech und Schwefel fließen, mit denen die liebenswürdige Natur all hier unsere Schritte säumt. Mich deucht, ich schmore in der Hölle, spritze ins Fegefeuer aus. Diese Vorstellung entzückt mich. Nur um Sie zu befriedigen, kam ich überhaupt hierher. Er flucht, lästert, wettert und sein sprudelnder Same ergießt sich auf die Lava, sie zu löschen. 1784 wird der renitente Insasse in die Bastille verlegt, was einer Haftverschärfung gleichkommt. Der Turm, in dem er einsitzt, trägt den ironischen Namen Liberté. Weggesperrt, ohne Aussicht auf ein Ende, muss Desart sein geistiges Überleben sichern. In solcher Abgeschiedenheit wird ein Schriftsteller geboren. Filmemacherin Monika Treut in ihrer Dissertation »Die grausame Frau«: Im ungelösten Verhältnis zwischen Desart als Autor und seinem Publikum, vor dem er jenen öffentlichen Gebrauch seiner Vernunft demonstriert, der, Kant zufolge, für Freiheit wesentlich ist, zeigt sich dieses Alleinsein gewissermaßen produktions- und rezeptionsästhetisch. Denn die Produktion dieses monströsen Werks ist wohl nur möglich gewesen unter den Bedingungen einer totalen Isolation. Wir kehrten in mein Haus zurück, alsdann weihte er mich in mehrere seiner Geheimnisse ein. Und wir nahmen jenes große Experiment in Angriff, welches Ziel und Zweck unserer Reise bildete. Das Verfahren war einfach. Es handelte sich lediglich darum, aus Eisenspänen, Schwefel und Wasser 10 bis 12 Pfund schwere Klumpen herzustellen. In einer Entfernung von mehreren Meilen vergrub man diese Klumpen 3 oder 4 Fuß tief im Boden, und zwar in Abständen von 20 Zoll. Sowie diese Massen hinlänglich erhitzt waren, erfolgte der Ausbruch von selbst. 10.000 Häuser stürzten in Messina ein, 5 öffentliche Gebäude wurden dem Erdboden gleichgemacht, 25.000 Seelen fielen unserer unsäglichen Boshaftigkeit zum Opfer. In der Bastille entstehen während 5 Jahren und 4 Monaten der 1000-Seiter Aline und Valcourt, die moralischen Erzählungen Verbrechen der Liebe und eine erste Fassung der Justine namens Das Unglück der Tugend. Neben seiner Autorentätigkeit findet de Sade noch Zeit, seine Frau brieflich mit kodierten Anweisungen für die Anfertigung von Dildos zu drangsalieren, die er Etuis oder Flacons nennt. Aus Schamhaftigkeit und nicht um sie zu erschrecken, habe ich bescheiden ein Etui mit einem Umfang von 8,5 verlangt. Denn wie die Messung meines architektonischen Entwurfs ergeben hat, brauche ich eigentlich eines von 9. In einem solchen Etui versteckt er zudem den länger werdenden Rotulus der 120 Tage von Sodom. Im Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts war de Sade nur ein Gerücht. Erst mit dem Erstarken der Psychiatrie als wissenschaftlicher Disziplin begann hierzulande die Beschäftigung mit dem Marquis. Hemmungslos wurden Autor und Werk vermischt und letzteres als Produkt einer skandalösen Biografie gedeutet. Damit sind Sades Schriften auf den engen Bezugsrahmen naturalistischer Deutung festgelegt und er betritt die Bühne des 20. Jahrhunderts als Psychopath und Inbegriff französischer Sittenlosigkeit. Hans-Ulrich Seifert in seinem Vortrag zur Geschichte der deutschen Sade-Rezeption mit dem unschlagbaren Titel Blähungen von Dinosauriern. Als Meister dieser Methode der Betrachtung kann der Berliner Hautarzt und Kulturhistoriker Ivan Bloch angesehen werden, der 1900 ein erfolgreiches Buch mit dem Titel Der Marquis de Sade und seine Zeit veröffentlichte. Bloch war es geglückt, das bei der Erstürmung der Bastille verloren gegangene Manuskript der 120 Tage von Sodom aufzufinden und die mikroskopisch kleine Schrift der legendären Manuskriptrolle von einem tüchtigen deutschen Romanisten entziffern zu lassen. Jener 12 Meter langen Rolle, die sich während de Sades Festungshaft in einem Dildo versteckt, unversehens in ein Anuskript verwandelt hatte, wie der Übersetzer Stefan Zweifel launig anmerkt, und die in diesem speziellen Fall zur Durchdringung des Autors durch sein eigenes Werk führte. Da war die Aufklärung im Arsch. Bloch und die Fachwelt werten den Fund als Psychopathia sexualis des 18. Jahrhunderts, also als klinisches Inventar sexueller Verirrungen, das einer enthusiastischen Notiz in der Wiener Klinische Wochenschrift zufolge nicht weniger als 600 wertvolle Perversionen in systematischer Reihenfolge enthält. Sex und Technik 3. Sodomie, Nekrophilie, Algolagnie, Saliromanie, Koprophilie, Koprophagie, Koprolalie, Koprosophie. Während de Sade in der Bastille schmachtet, erklärt sich der dritte Stand, also die Bürger und Handwerker, am 17. Juni 1789 zur Nationalversammlung und geht auf Konfrontationskurs zu Adel und Krone. Anfang Juli schnappt sich de Sade seinen Pinkeltrichter und ruft auf die Straße, dass man hier die Gefangenen umbringe. 2 Tage später, am 4. Juli 1789, wird er wegen Wiederholungsgefahr in einer Nacht- und Nebelaktion splitternackt in das Irrenhaus von Charenton verlegt. Meine Denkungsart könne man nicht billigen, sagen Sie. Diese Denkungsart, die Sie tadeln, ist der einzige Trost in meinem Leben. Sie erleichtert alle meine Leiden im Gefängnis. Sie schafft alle meine Freuden auf der Welt. Und mir liegt mehr an ihr als an meinem Leben. Nicht meine Denkungsart hat mein Unglück verursacht, sondern die der anderen. Bei diesem Zwangsumzug bleiben etliche Manuskripte des Marquis im Gefängnis zurück. Sie werden beim Sturm auf die Bastille zerstört oder verschwinden, wie der Entwurf zu Die 120 Tage von Sodom. Warum nur beeilte sie sich nicht, meine Sachen zu holen? Meine Manuskripte. Meine Manuskripte, über deren Verlust ich blutige Tränen vergieße. Betten, Tische, Kommoden lassen sich ersetzen. Aber Gedanken nicht. An jenem 14. Juli 1789 erlangen de Sades vorherige Mitgefangene ihre Freiheit. Doch erst 10 Monate später, am 2. April 1790, wird der Lettre de Cachet des alten Regimes aufgehoben Und durch die Generalamnestie öffnen sich auch für ihn die Tore des Irrenhauses. Ohne Umschweife verwandelt sich der Marquis de Sade in den Bürger Sade. Im Juni wird seine Ehe mit René Pélagie geschieden. Er lernt die Schauspielerin Marie-Constance Quesnay kennen, zieht mit ihr in eine gemeinsame Wohnung und kümmert sich rührend um deren unehelichen Sohn. Ja, Constance, dir widme ich dieses Werk. Du gereichst nicht nur deinem Geschlecht zur Ehre, sondern vereinst darüber hinaus die empfindsamste Seele mit dem rechtschaffensten und aufgeklärtesten Geist. So soll dir die Süße der Tränen gehören, die uns das Unglück der Tugend entlockt. Da du die verlogene Argumentation der Libertins und ihre Glaubenslosigkeit verabscheust und sie andauernd in Wort und Tat bekämpfst, fürchte ich mitnichten, dass dir die gottlosen Reden der Personen in diesen Aufzeichnungen schaden könnten. Louis Sade, wie er sich nennt, ist jetzt Schriftsteller, eine verächtliche Tätigkeit in den Kreisen, aus denen er stammt. Er versucht, von den Einnahmen seiner Bücher zu existieren. Zeitlebens missglückt dies, sodass er auf die Erträge seiner Güter angewiesen bleibt. 1791 erscheint Justine oder das Unglück der Tugend, anonym, und wird auch im revolutionären Frankreich zum Skandal. Sade ergreift die Flucht nach vorne und schließt sich 1792 den Jakobinern an. An seinen Verwalter Goffredy hat er noch im Dezember 1791 geschrieben: »Ich bin Anti-Jakobiner. Ich hasse sie auf den Tod. Ich bete den König an, aber ich hasse den alten Missbrauch. Ich liebe eine Unzahl von Artikeln der Verfassung, andere wieder empören mich. Ich will, dass die Aristokratie wieder ihren Glanz erhält, denn es hat nichts gebracht, ihn ihr wegzunehmen. Ich will, dass der König der Führer der Nation sei. Ich will keine Nationalversammlung, sondern zwei Kammern wie in England, wodurch der König eine gemäßigte Macht erhält. Der dritte Stand, der Klerus, ist überflüssig. Ich will ihn nicht. Das ist mein Glaubensbekenntnis. Was bin ich nun? Aristokrat oder Demokrat? Kein überzeugender Einstieg in eine politische Karriere. Eher die Aporie eines Wüstlings. Sehnt sich, drängt und brennt nach dem Kampf. Die Sturmglocke, die läuten wird, ist kein Alarmsignal, sondern sie ruft zum Angriff auf die Feinde des Vaterlandes. Georges Dantons Aufruf, die Gegner der Revolution zu töten, ergeht am 3. September 1793. Der Mob stürmt die Gefängnisse und richtet ein Blutbad unter den inhaftierten Adligen an. Über 1200 Menschen müssen ihr Leben lassen. So beginnt der große Terror. Sades Söhne emigrieren. Auch sein Schloss Lacoste wird geplündert. Was für ein Verlust. Das Schloss enthielt genug, um 6 andere zu möblieren. Ich bin verzweifelt. Adieu, adieu. Zuletzt wird der Sänger der Gewalt selbst von der Gewalt eingeholt. Nur in der Theorie ist Bosheit schön und niemals, wenn man selbst ihr Opfer wird. Interessanterweise bleibt er den Jakobinern verbunden. Ein großherrliches Frühstück mit Früchten, Backwerk, Milch und warmen Getränken wurde uns von holdseligen, halbnackten Knaben aufgetragen, wobei sie uns die Gerichte unter tausenderlei Karakolen darreichten, die sich an Schlüpfrigkeit gegenseitig überboten. Meine 2 Männer und ich frühstückten ausgiebig. Was Minsky anbetrifft, so wurden ihm nahrhaftere Dinge vorgesetzt. 8 oder 10 Jungfrauenblutwürste und 2 Hodenpasteten vermochten seinen Hunger endlich zu stillen. 18 Flaschen griechischen Weines zersetzten diese Kost in seinem ungeheuerlichen Magen. Bis aufs Blut peitschte er ein Dutzend dieser kleinen Mundschenke, mit denen er ohne jedweden Anlass Zwist und Zank anfing. Juliettes Besuch beim Riesen Minsky wurde vom Surrealisten André Breton in seine Anthologie des schwarzen Humors aufgenommen. 1792 wird Bürger Sade in einen Ausschuss gewählt, der die maroden Krankenhäuser sanieren soll. Bald darauf profiliert er sich mit einem radikal basisdemokratischen Papier, das nicht im Sinne der herrschenden Jakobiner Robespierre und Marat sein kann. Er verlangt Bevorzugung der Ärmsten. Sämtliche Gesetze sollen von allen Franzosen geprüft und abgelehnt oder akzeptiert werden. Ich habe die Menschen gründlich studiert und kennengelernt. Ich weiß, wie unwillig sie eine Macht wieder abgeben, die ihnen einmal anvertraut wurde. Nichts ist schwerer, als ihnen unter solchen Verhältnissen Einhalt zu gebieten. Ich liebe das Volk. Meine Werke belegen, dass ich das hier vorgelegte System schon lange vertreten habe. Lange bevor die Geschütze die Bastille zerschmetterten und diese Prinzipien der Welt kundtaten. Ist dies nun Opportunismus oder tatsächlicher Sinneswandel eines überzeugten Aristokraten und Monarchisten? Lassen Sie uns annehmen, dass wie immer zwei Seelen in seiner Brust wohnen und eine davon begrüßt den Umsturz und die permanente Revolution. Denn schließlich ist auch er selbst Opfer der Willkürjustiz des Königs gewesen und hat anderthalb Jahrzehnte ohne Urteil oder Prozess in dessen Gefängnissen gesessen. Im Irrenhaus zu Charenton wird Sade seinen eigenen Epitaph verfassen. Wanderer, zum Gebete knie nieder an des unglücklichsten Menschen Grab. Im letzten Jahrhundert ward er geboren, im unsrigen fand er den Tod. Der Despotismus mit scheußlichem Antlitz bekämpfte ihn immerfort. Ihm raubte dies fluchwürdig Monstrum seine Freiheit in bourbonischer Zeit. Nochmal stößt es im jakobinischen Terror Sade an des Abgrunds Rand. Unter Napoleon aufersteht es aufs Neue. Das Opfer ist wiederum Sade. Zunächst aber wird er, dessen Formulierungskünste und mitreißende Rhetorik das Komitee überzeugen, zum Revolutionsrichter seines Stadtteils, der Pikensektion, gewählt. Ich bin Richter. Ja, Richter. Wer hätte Ihnen das vor 15 Jahren geweissagt? Sie sehen, ich reife endlich zu echter Weisheit heran. In seiner neuen Position kann Sade, der trotz literarischer Gewaltfantasien ein entschiedener Gegner der Todesstrafe ist, seine verhassten Ex-Schwiegereltern, die Präsidentin Montreuil und ihren Mann, vor dem Schafott retten. Wenn ich ein Wort gesagt hätte, wäre es Ihnen übel ergangen. Doch ich sagte nichts. Das ist meine Art der Rache. Im Sommer 1793 legt Sade sein Amt aus Protest gegen eine nicht näher bezeichnete Unmenschlichkeit nieder. Mit seiner Weigerung, Todesurteile zu verhängen, macht er sich äußerst unbeliebt. Im Dezember kommt es erneut zur Verhaftung. Vor der Guillotine bewahrt ihn nur der Sturz Robespierres am 9. Thermidor des Folgejahres. So endet der große Terror. Von Not getrieben verkauft Sade 1795 das Gut in Lacoste. Auch das Erscheinen der Philosophie im Boudoir kann den Ruin nicht aufhalten. 1801 kommt Napoleon an die Macht und de Sade wird zum wiederholten Mal festgenommen. 1803 erneut als geisteskrank eingestuft und ein letztes Mal in das Irrenhaus Charenton-le-Pont verlegt. Der liberale Anstaltsleiter erlaubt ihm, dort mit seiner Gefährtin Marie-Constance Quesnay zu leben. Er verfasst noch einige biografische Romane und inszeniert mit den anderen Insassen Theaterstücke, was zur Attraktion für die Pariser Haute-Volée wird. 1814 stirbt er in Charenton. Sade wollte auf seinem Landgut Malmaison in einem Gehölz beerdigt werden, ohne jede Zeremonie. Wenn das Grab wieder zugeworfen ist, sollen dort Eicheln gesät werden, damit dieses Stückchen Erde bald wieder bewachsen und das Unterholz so dicht wie vorher wird. So werden die Spuren meiner Grabstätte von der Oberfläche der Erde verschwinden, wie hoffentlich auch das Andenken an mich verlöschen wird im Geiste der Menschen, mit Ausnahme der wenigen, die mich bis zum letzten Augenblick liebten und an die ich eine sehr zärtliche Erinnerung mit in mein Grab nehme. Das Gut Malmaison ist jedoch 4 Jahre vor Sades Tod verkauft worden. Entgegen seiner Verfügung wird er auf dem Friedhof von Charenton beigesetzt. Einige Jahre später verschwindet bei einer Umbettung sein Schädel. Er ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Dem Anstaltsarzt, der das berüchtigte Kranium für einige Tage in Händen hielt, einem Anhänger der Phrenologie des deutschen Doktors Gall, verdanken wir folgende eigentümliche Charakterisierung. Ausgezeichnete Entwicklung der Schädelwölbung, Theosophie, Menschenfreundlichkeit, keine übertriebenen Höcker in der Schläfengegend, keine Grausamkeit, das Kleinhirn von mäßigem Umfang, kein übertriebener Abstand zwischen den beiden Warzen fortsetzen, keine Exzesse in der physischen Liebe. Sein Schädel war in jeder Hinsicht dem eines Kirchenvaters ähnlich. Als Autor feierte er das Monster der Freiheit. Als Mensch erfuhr er, wie schnell Freiheit in Terror umschlagen kann. Ein Gegner der Disziplinargesellschaft, der um die Wonnen der Unterwerfung wusste. Ein gutherziger Leugner der Liebe, monströser Libertin und Liberaler aus Überzeugung. Ein Sprachkünstler und Fürst des schwarzen Humors. Ein Zerstörer fremder und eigener Normen. Ein Mann der Widersprüche, der Widersprüche für die Natur des Menschen hielt und der sie nicht in Kasteiungen zu domestizieren suchte, sondern als Materia prima der Lust produktiv werden ließ. Nein, Dr. Freud, nicht das Es muss zum Ich werden, sondern das Ich ist Es. Da machte sich de Sade das Monster nichts vor. Dafür wurde er auch von drei Regimes verfolgt und verfemt. Bitte lesen Sie ihn. Einhändig, beidhändig oder mehrhändig, auf jeden Fall eigenhändig. Was oft verwechselt wird, die größte Leidenschaft Sades war nicht Sex, sondern Theater. Jede Seite seines Werks ist reine theatrale Inszenierung. Die Philosophie im Boudoir ist ein Dialog und könnte als grenzensprengendes Spektakel aufgeführt werden, wenn die Welt so wäre, wie Sade sie wollte. Seine Bücher spielen allesamt auf der Bühne der Sexualität, auf der Libertins aller Geschlechter in Permanenz neue Rollen ersinnen und aufführen. Um dann, am Ende des Tages, mit den Worten des Lüstlings Dolmans zu sagen: Das war ein herrlicher Tag. Nie esse ich besser, nie schlafe ich friedlicher, als wenn ich mich den Tag über hinreichend in dem gesuhlt habe, was Dummköpfe Verbrechen nennen. Vom Monster lernen. Die Wunschmaschine des Marquis de Sade von Ulrich Bassange. Es sprachen Thomas Albus, Rahel Comtesse, Schenja Lacher, Stefan Merki, Anna Riedl, Xenia Thieling und der Autor. Technik Susanne Harasim. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2015.